Ü9. Ich arbeite im Lufthansa Callcenter in Kassel. Ich muss beruflich viel telefonieren. Ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisch. Also bekomme ich die Telefonanrufe aus Großbritannien, Spanien, Südamerika und den USA. Meine Kolleginnen und ich sitzen zusammen in einem Büro. Wir beraten unsere Kunden am Telefon, informieren sie über Flugzeiten und reservieren Flugtickets. Wir müssen am Telefon immer freundlich sein, das ist nicht leicht. Unsere Arbeitszeit ist flexibel, aber wir müssen manchmal auch am Wochenende arbeiten. Ich habe dann wenig Zeit für meine Familie. Meine Tochter ist leider keine Hilfe im Haushalt. Sie kann stundenlang telefonieren, aber sie kann nicht kochen.